Als erstes die vier letzten Dinge von Horst Lohse. Mors, Judicium, Infernum und Paradisus. Eine Aufnahme von 1997 aus der Konzerthalle Bamberg mit Christoph Maria Moosmann an der Orgel und den Bamberger Symphonikern. Die Leitung hat Aldo Brizzi. Thank you. Die vier letzten Dinge, quasi una Sinfonia da Requiem für Orgel und Orchester von Horst Lohse. Aldo Brizzi dirigierte die Bamberger Symphoniker, der Solist war Christoph Maria Moosmann. Das Vokalensemble Ex Voco singt jetzt die Psalmvertonung De Profundis Clamavi von Werner Jacob. Sustinuit vale, Maria, et verbum. De Profundis Clamavi von Werner Jacob. Gesungen vom Ensemble Ex Voco, Monika Meyer-Schmidt, Hanna Auerbacher, Berthold Schmidt und Ewald Liska. Letzter Programmpunkt in diesem Concerto Bavarese, das Requiem in 5 Sätzen von Toni Völker. Wir bringen eine Aufnahme von 1984 mit Gerda Hagner Sopran, Michael Müller Violoncello, Udo Knauer Orgel und der Kantorei St. Moritz, Orgel und Leitung Hans-Martin Rauch. Thank you. Thank you. Thank you. Prolog, Lichtreiz, im Angesicht tröstet man Volk und Epilog. Das Requiem in 5 Sätzen von Toni Völker in einer Aufnahme aus der Kirche St. Moritz in Coburg. Mit Gerda Hagner, Sopran, Michael Müller, Violoncello, Udo Knauer, Orgel und der Kantorei St. Moritz unter Leitung von Hans-Martin Rauch.